1918. Ausrufung der Republik. Viele Arbeiter und Arbeiterinnen erhoffen sich nicht nur eine Änderung der Staatsform, sondern auch eine grundlegend neue Gesellschaftsordnung, in der nicht nur einige wenige über den Reichtum der Gesellschaft bestimmen.